Kapitel 5 Schwierigkeiten. An den nächsten Tagen proben sie wieder. Am Samstag kommt Besuch. Ein Freund von Patricks Vater. Er ist Journalist und schreibt für den Kulturteil im Tagesspiegel. Er setzt sich und hört zu, wie die Gruppe das Stück »So cool« spielt. »Das war schon ganz gut«, kommentiert er am Ende. »Der Song ist gut«, der Text auch. Und ihr spielt nicht schlecht. Ihr müsst nur noch mehr zusammen proben. Ihr habt ja noch 2 Monate. Das schafft ihr. Die 4 sind zufrieden. Seit Monaten üben sie jetzt. Bald sind sie soweit. Michael bringt Julia nach Hause. Hast du mit Matthias gesprochen? Fragt er sie. Noch nicht, aber ich sehe ihn auch nicht mehr so oft. Wann willst du es ihm sagen? Heute Abend. Wir gehen zusammen essen. Heute Abend? Was ist denn? Soll ich es nicht sagen? Fragt Julia. Doch, doch. Er muss es wissen. Als Michael aus der U-Bahn kommt, sieht er das Blaulicht. 4 Polizeiwagen stehen vor dem Haus. Was ist passiert? Fragt er einen Passanten. 3 Männer haben den Minimarkt hier unten überfallen. Erklärt ihm der Mann. Und die Täter? Einer sitzt schon da im Polizeiwagen. Den haben sie identifiziert. Die anderen weiß ich nicht. Thomas! Denkt Michael instinktiv. Er geht langsam am Polizeiwagen vorbei. Nein, der Typ da, das ist nicht Thomas. Das ist Fred. Gott sei Dank, denkt Michael. Aber die anderen beiden? Er versucht sofort, Thomas' Handy anzurufen. Aber es ist ausgeschaltet. Er geht zu dem Haus, in dem Thomas wohnt, und klingelt. Thomas ist nicht zu Hause. Den ganzen Tag ist er nicht nach Hause gekommen. Die Mutter macht sich Sorgen. Das hört man. Auch Michael macht sich Sorgen. War Thomas bei dem Überfall dabei? Am nächsten Morgen, es ist Sonntag, fahren die Eltern schon um 8 los. Sie wollen die Oma in Potsdam besuchen. Michael bleibt zu Hause. Ich muss lernen, hat er gesagt. Ganz falsch ist das nicht. Morgen gibt es eine Klassenarbeit in Englisch und einen Test in Politik. Das Schuljahr ist bald zu Ende. Er sitzt an seinem Tisch und lernt. Da klingelt das Telefon. Er sieht auf die Uhr. Es ist 9. Thomas, denkt er und antwortet sofort. Aber es ist nicht Thomas, es ist Matthias. Und er sagt nur kurz. Ich muss mit dir sprechen. Hast du Zeit? Sie treffen sich 1 Stunde später in der Hasenheide. Michael ist ein bisschen nervös. Will er sich mit mir streiten? Will er sich mit mir schlagen? Egal. Was sein muss, muss sein. Matthias sieht müde und traurig aus. Du kannst dir sicher denken, warum ich mit dir sprechen will, sagt Matthias. Naja, ist es vielleicht wegen Julia? Fragt Michael. Sie hat mir gesagt, sie ist jetzt mit dir zusammen. Ja, aber... Sie hat mir gesagt, sie liebt mich nicht mehr. Sie hat mich gern. Sie mag mich, wie man einen Freund mag. Aber sie liebt mich nicht mehr. Ja, das... Matthias wartet nicht auf Michaels Antwort, sondern spricht sofort weiter. Ich bin immer noch sehr verliebt in Julia. Aber wenn sie jetzt dich liebt, dann kann man eben nichts machen. Liebst du sie wirklich? Ich finde Julia fantastisch. Ich will immer mit ihr zusammen sein. Ich muss immer an sie denken. Verstehe. Das tut mir alles sehr leid, Matthias. Das braucht dir nicht leid zu tun. So etwas passiert eben. Mir tut es natürlich weh. Aber so ist das eben. Und dann, ich will weiter mit euch zusammen Musik machen. Ich will, dass wir im September hier auftreten und diesen verdammten 1. Preis bekommen. Unsere Band ist mir wichtig. Verstehst du? Mir auch. Gut. Ich wollte nur sagen, eure Love Story soll unsere Proben nicht stören. Okay, antwortet Michael. Und noch etwas. Küsst euch wann und wo ihr wollt, aber nicht, wenn ich dabei bin. Geht das? Mach dir keine Sorgen. Dann geben sie sich die Hand. Auf dem Weg nach Hause klingelt Michaels Handy. Es ist Julia. Du hast Matthias getroffen. Was hat er dir gesagt? Er ist sehr traurig, aber es geht schon. Er will, dass wir weiter zusammen Musik machen. Das ist schön, sagt Julia. Kommst du heute Nachmittag zu mir? Natürlich. Doch an diesem Nachmittag passiert noch etwas. Michael hat heute keine Zeit für Julia. Er will gerade aus der Wohnung gehen. Da klingelt es an der Tür. Es ist Thomas' Mutter. Sie hat rote Augen. Sie weint. Frau Melinski, was ist denn? Kannst du nicht mitkommen? Mein Thomas soll heute ins Gefängnis. Er sitzt gerade im Kommissariat. Sie haben mich angerufen. Sie sagen, er hat mit Fred den Minimarkt überfallen. Ich fahre jetzt hin. Aber auf mich hört doch keiner. Bitte, Michael. Du kannst doch so gut reden. Bitte. Auf mich hören die sicher auch nicht, antwortet Michael. Aber ich komme mit. Er ruft schnell Julia an und nimmt dann mit Thomas' Mutter ein Taxi. Im Kommissariat spricht die Mutter lange mit zwei Polizisten. Dann kommt sie wieder zu Michael. Sie lassen ihn laufen, sagt sie zu ihm. Niemand aus dem Minimarkt hat ihn identifiziert. Aber sie wissen, dass er immer mit Fred unterwegs ist. Das nächste Mal, haben sie gesagt, das nächste Mal bleibt er hier. Passen Sie auf Ihren Sohn auf. Aber was soll ich tun? Kannst du nicht mit ihm sprechen, Michael? Du bist doch sein bester Freund. Da kommt Thomas. Was willst du denn hier? Fragt er Michael. Ich habe ihn gebeten, mitzukommen, erklärt die Mutter. Das musste wirklich nicht sein. Aber er ist doch dein Freund, sagt die Mutter. Er war mein Freund. Jetzt will er nur, dass ich ihm recht gebe. Ja, ja, ich habe Probleme bekommen. Das wolltest du sehen, ja? Bist du nun zufrieden? Ich wollte dir nur helfen, sagt Michael. Danke, ich brauche keine Hilfe. Vielleicht nicht, aber ich bin immer für dich da. Ich möchte, dass du das weißt. Bla, bla. Du denkst doch nur an deine Musik und an euer Konzert. Denk, was du willst, Thomas. Wenn du mich brauchst, ruf mich an.